Wenn man versucht, aus historischen Artefakten eben etwas über den Klang dieser Zeit, in der die entstanden sind, herauszufinden, stellen sich aus meiner Sicht zwei Probleme. Erstens, man müsste ein Material finden, das eben durch natürliche Schallphänomene verformt werden kann. Zu gefäßen werden soll. Ich zeige da so einen Steinzeugton, der ist fein schamottiert, aber zementfein. Also das ist wirklich die feinste Tonform, die ich kriegen kann. Ohne Krümel, ohne, also völlig klein gemahlen. Der wird ja als Mehl mit Wasser versetzt und dann werden unter Umständen noch so Anteile wie Schamott oder Eisen dazu gesetzt. Aber das ist die pure reine Masse, die praktisch ohne jeden Zusatz aus der Erde gewonnen wird. Können Vasen sprechen? Eine Archäologie der Geräusche. Ein Feature von Lorenz Schröter. Die Schwanenknochenflöte angefunden im Geißernkloster. Die Rekonstruktion der Schwanenflöte. Die Vergangenheit hat ihre Spuren in Texten und Bildern hinterlassen. Man weiß, so haben die Menschen gedacht und die Welt gesehen. Wie aber hat sie geklungen? Das Alter der Flöten liegt so etwa zwischen 35.000 und 40.000 Jahren vor heute. Und die gehören zur Ornassin-Kultur. Das ist die älteste Kultur mit dem vom anatomisch modernen Menschen. Vom Neandertaler kennen wir bisher keine veritablen Flöten, die solide sind bisher. Aber das ist auch noch, wird noch heiß diskutiert. Jetzt die Nachbauten hier. Wir haben also etwa im Geißenklösterle haben wir drei Flöten. Davon sind zwei relativ vollständig. Die eine ist aus einem Schwanenknochen, aus dem dünneren, aus dem Speichenknochen gefertigt. In den Höhlen vom Hohler Fels und Geißenklösterle auf der Schwäbischen Alb wurden die ältesten Kunstwerke der Menschheit gefunden. Ein Pferdekopf, Löwenmenschen und eine Frauenfigur aus Mammutelfenbein. Dann geben wir die Rekonstruktion von der Mammutelfenbeinflöte, auch gefunden im Geißenklösterle. Die Geowissenschaftlerin Susanne Münzel von der Universität Tübingen bekam die Tierknochen aus den Höhlen der Schwäbischen Alb auf ihren Labortisch. In einigen Knochen waren Löcher, eindeutig von Menschenhand gebohrt, von vor über 35.000 Jahren. Sie hatte die ältesten Musikinstrumente bestimmt. Dann haben wir eine Elfenbeinflöte. Das ist ein richtiges High-Tech-Instrument, weil Elfenbein zunächst als Elfenbeinstab aus dem Stoßzahn rausgeschnitzt werden muss, anschließend gespalten, innen wieder ausgehöhlt und dann zusammengebunden und geklebt mit Birkenpech und mit Sehnen zusammengebunden. Auf dem 9. Symposium der Studiengruppe für Musikarchäologie in Berlin präsentieren fröhliche Wissenschaftler ihre Forschungen. Ein holländischer Hippie in Pumphosen mit Pferdeschwanz spielt eine indonesische Maultrommel. Ein paar dicke Iren, bärtig, rotgesichtig und promoviert, blasen in dicke Bronzehörner, die aussehen wie krumme Regenrinnen, stampfen dabei mit den Füßen und freuen sich an der Musik. Die Konzertflötistin Friederike Potengowski spielt die Gänsegeierflöte aus der Hohler Felshöhle. Das ist der Nachbau von der Gänsegeierflöte. Der ist im Moment so, wie die Rekonstruktion gebaut ist, was ja dem Original am nächsten ist. Zumindest hier oben ist so eine kleine Kerbe. Es gibt die Möglichkeit, die Flöte auf die Kerbe zu spielen, aber dabei sind wir nicht in der Lage, wirklich klingende Töne zu produzieren. Wir haben dann aus der Nachbarhöhle, aus dem Hohlefels, haben wir eine Flöte, eine Vogelknochenflöte von einem Bartgeier in der Speiche. Und da hat es jetzt hier bei dem Workshop eben Diskussionen drum gegeben, wie die überhaupt gespielt wurde, weil die schwierig anzuspielen ist. Und wenn wir sie umdrehen, dort gibt es keine Kerbe am anderen Ende, und auf die Kante spielen, dann klingt es im Moment so. Der Medientheoretiker Marshall McLuhan sprach vor Jahrzehnten von einem Visual Turn. Er meinte, mit dem Buchdruck sei aus einer geschichtenerzählenden Kultur eine visuelle geworden, wo jeder alleine für sich leise las. ...1992 forderte der Kunsthistoriker William Mitchell einen Pictorial Turn für die Geisteswissenschaftler. Texte seien genug gelesen. Man solle dem Ungesagten, dem Außertextlichen in den Bildern nachspüren. Zu Beginn dieses Jahrtausends hörte man dann vom Sonic Turn. Die Sound Studies rütteln an der Vorherrschaft des Visuellen in der Moderne und in der Geschichtsschreibung. Weiß man, wie rum sie gespielt worden sind, wo vorne und hinten oder wo das Mundstück war? Ja, da gibt es natürlich auch Diskussionen drum. Ich glaube, am sichersten ist es eigentlich bei der Schwanenflöte, weil, ja, also ich denke, da sind sich alle einig, dass das von dem distalen Ende gespielt wird. Und die Länge, ist die sicher? Oder kann die abgebrochen sein, die Funde? Nee, auch da wissen wir nicht genau Bescheid, wie lang die Flöten sind. Aber wir haben durch den Vogelknochen ja ein natürliches Limit an Länge. Während bei der Elfenbeinflöte kann man sich vorstellen, dass man auch längere Flöten aus dem Stoßzahn rausschnitzen kann. Die Relikte der Vergangenheit sind meist nicht komplett. Holz, Rinde, Wachs, längst verrottet. Dabei könnte man die Flöten auch mit einem Mundstück aus Birkenrinde und Wachs spielen. Wie der Steinzeit-Animateur Jean Lourengo, dessen Finger zu kräftig für die Löcher in den Knochenflöten sind. We had a problem, and that was, I've got quite big hands, but it's very difficult to cover all of them. So we lose a hole. A playhole, but we change the color. Natürlich ist es auch möglich, dass die Flöten irgendwie Bienenwachs enthalten haben oder dass sie mit einer Zunge irgendwie gespielt wurden, mit einem Reed, also mit einem Rohr oder so. Die Sachen vergehen natürlich und die wird man nicht finden. Aber ich denke, jetzt unsere Untersuchung ist deswegen spannend, weil wir erstmal versuchen, ganz ohne Mundstück, so wie die Stücke sind, zu schauen, was ist spielbar und wie ist der Unterschied zwischen den drei am meisten vollständigen Flöten. Gibt es auch andere Instrumente, Schlaginstrumente, Trommeln oder sowas? Da ist wieder das Problem, ob man die findet. Also was immer für sehr wahrscheinlich gehalten wird, diese Schwirrhölzer, das sind so längliche, ganz flache, flügelartige Dinge, die an der langen Schnur so ein Windgeräusch erzeugen. Sicherlich hat es Trommeln gegeben, aber wenn wir jetzt denken, dass die aus Tierhaut gemacht sind und aus einem Holzrahmen oder irgendwas, die finden wir natürlich nicht nach der Zeit. Geräusche tragen eine Botschaft, auch wenn es keine Worte sind. Der französische Historiker Alain Corbin hat eine bahnbrechende Studie über die Sprache der Glocken im 18. und 19. Jahrhundert geschrieben, wie sie das dörfliche Leben und die Gefühle der Hörer regelten. Nach der Französischen Revolution, so Corbin, versuchten die Machthaber, dem Instrument, also der Glocke, das Sakrale zu nehmen, seinen religiösen Gebrauch zu beschränken, seine sensorische Präsenz zu mindern und seine Feierlichkeit zu monopolisieren. Sie bemühten sich, die Geläute dem Rhythmus staatsbürgerlicher Betätigung unterzuordnen. Das veranlasste sie, den Gemeinden das Recht auf Lärm abzusprechen. Die Sound Studies, ob bei den Kulturwissenschaftlern oder bei den Historikern, versuchen die Wirkung von Lärm, Schall, Geräusch und deren Bedeutung für die Menschen zu erforschen. Es geht nicht um den Klang, wie er wirklich war. Das heißt also, wenn man zum Beispiel an die Keramik einer Vase denkt oder an Stein oder Erde oder Oberflächen, also da fällt mir kein Material und kein Phänomen ein, wo so eine Verformung nachweisbar wäre. Zumal es dann auch noch das zweite Problem gibt, dass wenn man diesen Klang wieder hörbar machen wollte, müsste man auch die Zeitveränderlichkeit des Schalls und damit auch die Zeitveränderlichkeit der Verformung rekonstruieren können. Die Idee ist folgende. Schall übt einen gewissen Druck aus, zugegebenerweise einen sehr, sehr geringen. Könnte dieser Schalldruck nicht Spuren in empfindlichem Material hinterlassen? Im weichen Lehm, wenn eine Vase geformt wird? Kann man später hören, was der Töpfer gesprochen hat, während seine Hände eine Vase auf der Drehscheibe formen? Kann man antike Vasen abspielen wie Schallplatten? Excede monumentum era perennis. Qui habet aures poiendi aureat. Ein gewisser Richard G. Woodbridge behauptete in einem Brief an die Zeitschrift Nature, er hätte 1969 antike Vasen abgespielt wie eine Schallplatte und darin Töne vernommen. Das Geräusch der Drehscheibe und das Wort Blau auf Griechisch. Auch hätte er in einem Ölbild das Wort Blau gefunden. Das sei aufgenommen worden, als der Maler die feuchte blaue Farbe aufgetragen habe. Leider hat man nie wieder etwas von Richard G. Woodbridge gehört. Stefan Weinziel, Professor für Audiokommunikation an der TU Berlin, hat davon gelesen, ist aber skeptisch. Da gab es ja Gedankenspiele von Akustikern, dass eventuell Vasen, die sich auf einem Drehteller bewegen, die Zeitveränderung dieser Modulation abbilden können. 1993 beschalten die beiden schwedischen Wissenschaftler Paul Åström, ein Archäologe, und Mendel Kleiner, ein Akustiker, Vasen im Entstehungsprozess auf der Drehscheibe. Paul Åström lebt nicht mehr. Mendel Kleiner wollte oder konnte kein Interview mehr geben und schrieb dem Autor dieser Sendung einen Brief. Es war doch ziemlich schwierig, Töne in Ton aufzunehmen. Bei nassem Lehm bleibt das Wasser wegen des Kapillareffekts zwischen den feinen Partikeln stehen. In den engen und scharfen Kurven im Lehm, das entspricht hohen Frequenzen, sammelte sich Flüssigkeit. Einfacher waren die niedrigfrequenten Spuren im Lehm zu erkennen. Wir haben den Versuch wiederholt. Die Töpfermeisterin Cordula Watzek kam mit Drehscheibe und genügend Lehm ins Studio. Für unsere Aufnahme stelle ich ein relativ dickes Gefäß her. Die Wandstärke ist dann so bei einem halben Zentimeter. So, den Rand drücke ich jetzt ab. Und jetzt habe ich ein kleines Holzplättchen, die Töpfer sagen Holzschiene. Immer wieder mache ich Wasser an das Gefäß. Die Holzschiene setzt unten an, innen drin ist meine Hand und der Ton wird von innen an die Holzschiene gedrückt und damit die Oberfläche geglättet. Ganz langsam, damit von unten nach oben eine schöne stabile Spirale im Ton ist. So, und ein fertiger Zylinder steht da, der nun bespielt werden kann. Der kanadische Komponist und Klangforscher Raymond Murray Schaefer prägte in den 1960er Jahren den Begriff Soundscape, Klanglandschaft. Er meint, die Vormoderne, also die Zeit vor der Erfindung der Dampfmaschine, wäre eine Hi-Fi-Klanglandschaft gewesen. Die Geräusche seien klar voneinander getrennt. Kuh, Wind, Glocken. In der industriellen Moderne jedoch herrsche Lo-Fi, ein Grundrauschen, ein Matsch aus Geräuschen. Das Summen eines Ventilators nannte er Flatline in Sound. So etwas hätte es früher nicht gegeben. Also ich beginne mit dem Rest des Papyrus, das ist abgebrochen, immer um die Hälfte. Ich lasse also alles aus, wo einfach die Musik weg ist. Privatdozent Dr. Magister Stefan Hagel von der Universität Wien. Die Notenschrift der alten Griechen nutzte Buchstaben, teils mit kleinen Strichen, teils auf dem Kopf stehend. Tja, und das war's auch schon wieder. Und von wann ist das? Das ist ein Papyrus aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Das Stück, das hier vertont ist, ist von Euripides. Es wird von den meisten Leuten angenommen, dass wohl auch das die Originalmelodie sein dürfte, weil es eine Skala ist, von der wir wissen, dass sie sehr alt ist. Es ist ein Chorlied. Es geht darum, dass Orestes nach dem Mord an seiner Mutter von den Rache Furien zum Wahnsinn getrieben wird. Und es geht um die allgemeine Hinfälligkeit menschlichen Schicksals und den steten Wandel unter der Zugriff des Göttlichen. Aber Sie haben nur ganz kurz gesungen. Das kann doch nicht alles in diesen paar Sekunden passieren. Im Wesentlichen wird darauf alles in ein paar Sekunden angespielt, ja. Die Töne sind verflogen. Manchmal können wir die Bedeutung und den Eindruck auf die Menschen ahnen. Doch wie es wirklich geklungen hat, wissen wir nicht. Was wir hören, sind im Grunde Echos. Wie sprachen die alten Ägypter? Wie sie sprachen, wissen wir nicht, weil wir eigentlich keine Aufzeichnung haben der richtigen Aussprache, sondern die Ägypter haben notiert eigentlich nur die Konsonanten. Wir kennen nur die Konsonantengerüste der ägyptischen Sprache, wissen aber, dass es Vokale gab. Nur wir wissen nicht, welche Vokale an welcher Stelle gesetzt wurden. Es ist ist für uns ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber wenn Sie sich vielleicht mal versuchen zu erinnern, wenn man einen Annoncentext bei uns hat, da gibt es ja häufig abgekürzte Wörter im Deutschen, wie Zentralheizung, wie ZTRHZG. Das können wir ja eigentlich durchaus verstehen, weil wir das Wort kennen. Und so ungefähr muss man sich es vielleicht vorstellen, dass die Ägypter so ähnlich. Die kannten die Wörter und die Notationen und hatten auch noch bestimmte Hilfshieroglyphenzeichen, die eine Semantik des Wortes, also so eine Art Sachgruppe, mit kennzeichnen. Die wurden meist am Ende des Wortes geschrieben. Zum Beispiel kleine Beinchen für ein Verb des Laufens oder ein Arm mit einem Stock in der Hand für ein Verb des Schlagens. In einer späten Sprachphase des Ägyptischen, also so um die Zeitenwende herum, als das Christentum aufkam, ist das Ägyptische dann mit koptischen Buchstaben, also mit griechischen Buchstaben geschrieben worden. Und die koptische Sprache ist sogar bis heute überliefert als Liturgiesprache der koptischen Kirche, also ein Zweig der christlichen Kirche. Altägyptisch kann man eben wirklich sprechen. Die Ägyptologen helfen sich natürlich, weil wenn wir über ein Wort sprechen wollen und es nicht nur aufschreiben, dann müssen wir uns verständigen. Und wir haben so eine Hilfskonstruktion. Das heißt, wenn wir ein Konsonantengerüst durch eine hieroglyphische Schreibung haben, dann sprechen wir das, indem wir zwischen den Konsonanten ein E setzen. Also wenn wir zum Beispiel ein N, ein F und ein R haben in einem bestimmten, das ist ein bestimmtes Wort, dann sprechen wir das Nefer aus. Und so verstehen wir uns. Man muss allerdings auch sagen, dass nicht alle Ägyptologen das gleich sprechen. Zum Beispiel, ich habe gerade Nefer genannt, also der Name Nofretete, da steckt dieses Nefer drin. Und der wird bei uns im Deutschen als Nofretete wiedergegeben, aber im englischsprachigen Raum, die Ägyptologen sagen Nefertiti. Und eigentlich ist das ganz, wenn man es richtig, wahrscheinlich Nafteta, aber ganz genau weiß man es nicht. Und wenn wir es jetzt wirklich korrekt grammatisch ägyptisch, altägyptisch sprechen, dann müsste man sagen Neferet Iit. Und das heißt übersetzt, Neferet ist die Schöne und Iit, sie ist gekommen. Also die Schöne, sie ist gekommen. Also man kann so Namen auch immer übersetzen. Meistens sind es Satznamen, die die Ägypter sich gegeben haben. Oh Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? The British Library ging einen ähnlichen Weg, um Shakespeares Aussprache zu rekonstruieren. Worte am Ende der Zeile, die sich heute nicht mehr reimen, müssen so ausgesprochen werden, dass sie sich reimen. Shall I hear more, shall I speak of this? 'Tis but the name that is my enemy. Thou art thyself, though not a Montague. What's Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. Ich hab hier einen kleinen Text, heißt sowas wie, lebe dein Leben, du sollst nicht sterben, du sollst existieren, Millionen von Jahren, Millionen von Jahren. Und das wurde jetzt altägyptisch, würde sich das so anhören wie Anch, Anch, En Mut Ek, Juek Erhech En Hech, Acha En Hech. Das ist ein Gesang, der bei einem Begräbnis eines Königs gesungen wurde. Und das heißt eben, du sollst ewig leben, und zwar ewig im Jenseits leben. Und dieser Text, deshalb habe ich den jetzt hier genannt, ist verwendet worden, musikalisch von Philipp Glass. Wollen wir das jetzt dann mit der Feder machen? Können wir gerne machen. Sollen wir bei der Größe bleiben, 5 Gefäße, oder soll ich doch noch die größeren machen? Ich fände es gut, wenn die alle in einer Größe wären, mit verschiedenen Aufspielen. Gut. Das ist deine Abspielgeschwindigkeit. Ungefähr 60 Umdrehungen, würde ich mal sagen. Okay, das ist schneller. Es müssen so 70 Umdrehungen sein. Ja. Der Schalldruck bei natürlichen Phänomenen wie Sprache und Musik, also das ist vielleicht bei Flugzeugturbine noch mal was anderes, aber bei natürlichen Phänomenen ist der Schalldruck so gering, dass Festkörper in der Regel nicht verformt werden. Da die antiken Drehscheiben recht laut waren, müsste dieses Geräusch bei Aufnahme in den feuchten Lehm der Vasen mit eingeflossen sein, meint der schwedische Akustiker Mendel Kleiner in seinem Brief. Die Geräusche von Sprache und Drehscheibe liegen im selben Frequenzbereich und überlagern sich. Deshalb scheint es schwierig zu sein, von antiken Vasen und Urnen Töne abzuspielen. Der Zylinder schön gerade geglättet. Er ist ungefähr jetzt einen halben Zentimeter dick, sodass er auch schön fest, stabil ist, wenn ich mit der Feder jetzt gleich die Aufnahme starte. Als Feder habe ich hier eine Taubenfeder. Sie soll die Schwingung aufnehmen und spiralförmig, während die Scheibe läuft, den Ton auf den Zylinder übertragen. So, die Aufnahme kann starten. Können Vasen sprechen? Können Vasen sprechen? Können Vasen sprechen? Schön wär's jedenfalls. Der amerikanische Tausendsassa Charles Sanders Peirce, Mathematiker und Philosoph, schrieb 1902: In 100 Jahren, wenn der Fortschritt anhält, werden wir Aristoteles im Original hören können. Guten Abend, wir heißen Musica Romana. Unsere Instrumente stammen aus der Spätantike. Wir haben zwei Harfen dabei, die im alten Rom gespielt wurden, und koptische Lauten. Und wir haben eine römische Wasserorgel. In ein mit Wasser gefülltes Gefäß, dem Pnigeus, wird Luft gepumpt. Mit Register und Tastenschieber wird der Druck reguliert und Töne werden produziert. Es gab so viele Harfenmädchen in Rom, dass der weitere Zuzug verboten wurde. Sie spielten wie unsere Merit auf dem Boden, allerdings mit wesentlich weniger Kleidern an. Vier Vasen wurden vor den Lautsprechern im Studio gedreht. Nun werden sie gebrannt. Mit den Flügelschrauben kann man die richtig gut festziehen, die Tür, und dann ist sie geschlossen. Dann habe ich hier noch so Gucklöcher, da kannst du dann nochmal gucken, wie heiß es ist. Also wenn die Keramik weiß glühend ist, also es ist von rot glühend über gelb glühend, weiß glühend, dann ist sie fertig gebrannt. Und wie lange brennt jetzt die Vase und bei wie viel Grad? Also das dauert immer ungefähr 9 Stunden ein Brand, und ich habe die Vasen jetzt nur einmal gebrannt bei 1100 Grad Celsius. Das ist dann fast weiß glühend. Und die beiden Gasflaschen, reichen die für 9 Stunden? Das reicht nicht natürlich. Ich muss die während des Brandes dann auch wechseln. Ja. Wenn der Ofen dann auf 1100 Grad abends ist, dann kühlt er einen Tag lang ab. Also ich kann am nächsten Abend dann den Ofen ausräumen. Der muss unter 200 Grad geöffnet werden, weil sonst die Keramik mir springen würde. Der französische Physik-Nobelpreisträger Georges Charpak hoffte auch, dass vergangene Töne irgendwo erhalten sein könnten. Er hat unter dem Pseudonym Paul Ornet einen Thriller geschrieben, Le Vase de Bamberg. Darin geht es um die wahren Worte Jesu Christi. im Originalton, aufgezeichnet auf einer Vase. Audiowissenschaftler Stefan Weinziel ist da sehr skeptisch. Wie kann man Töne aus der Vergangenheit retten? Also man kann ja viel über die Akustik der Vergangenheit rausfinden, nur nicht, also meines Wissens, über die Messung von Verformungen. Der feuchte Mörtel beim Hausbau, weicher Brotteig, die Lavaströme beim Ausbruch des Vesuvs, als Pompeji unterging. Natürlich, also hinterlassen, also ich denke jetzt an Vulkanismus, also hinterlassen natürliche Phänomene Abdrücke in ihrer Umgebung. Und da mag auch die Akustik einen gewissen Anteil daran haben, allerdings müsste man dann den akustischen Anteil auch erstmal von anderen rein mechanischen Verformungen trennen können im Nachhinein. Lava fließt nicht gleichmäßig genug, dass man, und vor allem weiß man im Nachhinein auch nichts über die Geschwindigkeit, mit der das geflossen ist, als dass man da die Frequenz tatsächlich rekonstruieren könnte. Also durchaus, womit wir uns hier viel beschäftigen, ist die Akustik historischer Aufführungsräume, also wie klang ein Musikstück in einem Konzertsaal der Beethovenzeit im Vergleich zu einem heutigen modernen großen Konzertsaal. Da ist es durchaus möglich, etwa Computermodelle dieser Säle zu erstellen und in diesen Computermodellen dann etwas über die Raumakustik herauszufinden. O figli miei tebani, dell'antico Cadmo, stirpe novella, qual cagione or fa voi qui seder col capo cinto di supplicanti frondi? Et la cittade di vapori odoriferi ripiena, risuonar dinni et gemiti dolenti. Wir haben in diesem Fall einen Sprecher aufgenommen, hier in der TU, im reflexionsarmen Raum, der den Anfang von Oedipus Rex von Sophokles rezitiert hat. Das war das Stück, mit dem das Teatro Olimpico in Vicenza eröffnet wurde. Am 3. März 1585. Und diese Aufnahme haben wir dann in das Computermodell eingespeist, sodass man jetzt hören kann, wie es in diesem Theater in der ersten Reihe klang. Stimando, che l'udir non si convenga, ciò per bocca altrui donde proceda, io stesso vengo qua, celebre lì, per le lingue dei nomi et famosi. Trotzdem kann man natürlich Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel den, dass, wenn man die Akustik jetzt simuliert, dass in diesem Raum extrem langsam gesprochen werden musste und extrem deutlich deklamiert wurde, weil der Raum ist so hallig, man hätte sonst gar nichts verstanden. Natürlich darf man nicht der naiven Idee verfallen, man könnte die Vergangenheit zurückbringen. Es ist der Traum der Menschheit, in die Vergangenheit zu reisen, zu erleben, wie es wirklich war. Das ist aber nicht möglich. Es ist das Kennzeichen jeder Tragödie, dieses »Es ist zu spät«. Zumindest kann ich rekonstruieren, was der Hörer gehört hat, also den Schalldruck an seinem Hörerplatz. Wie er das empfunden hat im 18. Jahrhundert, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Dazu müsste ich natürlich auch den Wahrnehmungsapparat, die ganze kulturelle Konstitution nachvollziehen. Also das geht natürlich nicht. Also es sind meine heutigen Ohren, mit denen ich das Klangereignis dann bewerte. Die Venezolanerin Maria Noguerol untersucht im heutigen Mexiko den Sound der Aztekenkultur vor der Ankunft der Spanier. Zum Beispiel gab es vorher die Klänge des Transports durch Wasser, Kanus, die Schläge der Paddel, das Geräusch, wenn Wasser gegen die Gebäude schlug. Alles das wurde verändert und ersetzt durch Klänge, die die Spanier mitbrachten. In den spanischen Chroniken wird viel über den Klang der Zeit geschrieben. Der Klang des Flusses, der Wellen, des Vulkans, auch die Rituale der Azteken während der Nacht. Bisher wurde Geschichte sehr visuell wahrgenommen. Nun soll einer ihrer weiteren Aspekte wahrnehmbar gemacht werden. Jetzt ist der Moment gekommen, die Geschichte zu hören. Friedemann Schmidt spielt auf selbstgebrannten Tonflöten aus dem vorkolumbianischen Amerika. Wenn man von den Spaniern spricht, dann waren die alle sehr erschrocken über diese Instrumente, die ja nur solche frightened Sounds hatten, die erschreckende Klänge hatten. Und andererseits haben sie auch davon gesprochen, dass die Klänge traurig waren, traurig, triste, sagen sie immer, triste. Und flematico und solche Wörter tauchen in den Chroniken auf. Das heißt, es war eine Musik, die ganz anders als die europäische war. Die Wirkung auf diese Menschen ist sehr schwierig zu dokumentieren. Also einerseits können wir sagen, dass diese Schwebetöne, die kann man ja auch heute noch produzieren und kann gucken, wie das auf das Gehirn wirkt, dass die möglicherweise im Zusammenhang mit Drogen dazu geführt haben, dass wir also ein Delirium oder Ekstase-Gefühl erlangen. Und das kann man heute also auch noch sehen, was da im Gehirn passiert. Wenn man in Heidelberg gibt es ein Institut, die beschäftigen sich damit. Da kann man also sehen, dass das tatsächlich merkwürdige Bewegungen im Gehirn produziert, weil die Töne also uneinheitlich sind und die rechte und linke Gehirnhälfte die verschieden wahrnimmt und nicht zur Deckung bringen kann, was also diese Unruhe und dieses vielleicht Verrücktwerden sozusagen produziert. Das ist eine Quadrupelflöte. Eine Quadrupelflöte aus der Maya-Zeit. Das sind keine klaren Töne, sondern die vibrieren, die Schwebetöne, sagt man dazu. Und die sind gewollt, denn man sieht das an der Konstruktion, die Flötenlängen sind ganz leicht differierend und deshalb sind die Töne ein bisschen tiefer, ein bisschen höher. Also es sind so Frequenzen zwischen 2 und 6 Hertz zum Beispiel, der Unterschied. Und die geben also diese Schwebetöne. Und das finden wir an ganz vielen Objekten, also an Trippelflöten, an Doppelflöten und an anderen Objekten. Vier Vasen wurden unter Schall geformt. Zwei hat die Töpferin Cordula Watzek mit einer Taubenfeder geritzt, als der Ton aus dem Lautsprecher kam. Können Vasen sprechen? 2 Wochen trockneten die Vasen und wurden dann 9 Stunden lang gebrannt. Die Taubenfederrillen sind deutlich zu erkennen. Wir bringen die Vasen in Peter Dorscheids Werkstatt. Dort stehen hunderte von alten Fernsehern und Radiogeräten. Wenn ich jetzt diese Rillen treffe, ob ich die treffe oder nicht, ist fast egal. Dann habe ich so einen Ton. Guck mal, ob da jemand reingekommen ist. Ja, das ist ein selbstgebauter Tonabnehmer. Das ist ein Bambusstab. Eine Sekunde, ich muss ein bisschen lauter stellen. Ja. Mit einem uralten amerikanischen Magnettonabnehmer. Den habe ich da dran befestigt und die Spurlage muss ich jetzt mit der Hand sozusagen führen. Die Spuren sind ja hier eingeritzt, das ist natürlich jetzt ein Problem, die auch richtig zu treffen. Das kann auch sein, dass man mal eine andere Spur einfach überspringt. Es ist durchaus möglich, Töne in Lehm aufzuzeichnen. Mendel Kleiner über seinen Versuch von 1993. Die Töne bleiben auch nach dem Brennen zumindest teilweise erhalten. Der Brand und die Lehmqualität sind entscheidend. Heute könnten Laser das Gefäß abtasten. Das war bei unserem Versuch noch nicht der Fall. Wir mussten noch Plattenspielernadeln verwenden, die sich im Lehm schnell abnutzten. Aber es war ein interessanter Versuch. Den Versuch von Mendel Kleiner zu wiederholen, war nicht einfach. Die 17 über mehrere Monate angefragten Akustiker und Maschinenbauer an den Universitäten von Berlin, Aachen und Paris, beim Fraunhofer Institut und bei einigen Privatunternehmen glaubten nicht an einen Erfolg des Experiments oder hatten keine Lösung, wie ein Vibrationslaserscanner der unregelmäßigen Spur in der Vase folgen könnte. Die Geräusche, die wir da hören, ist eigentlich das Material, die Körnung des Materials. Und die Information, wo wäre die? Wäre die in der Mitte der Spur oder wo? Die würde sich jetzt in der gesamten Spurrille verteilen. Na, da gibt es keinen in der Mitte oder am Rand, so wie bei der Schallplatte, sondern das ist komplett eine Geräuschinformation. Sie haben es jetzt auch relativ langsam gedreht, oder? Ja. Sollte ich das mal schneller machen? Aber dann werden die Motorengeräusche natürlich lauter. Ne? Ja, aber dann ist die, dann versteht man es besser, was. Also wir haben ja jetzt nichts verstanden, weil so langsam gedreht worden ist. Wenn sie schneller drehen, also, dann wird man endlich. Caruso singen. Okay, nein, nicht den Caruso, sondern. Die Töne sind da, irgendwo unter den Nebengeräuschen. Man muss sie nur finden. Haben Sie es verstanden? Ja, nicht ganz. Ich glaube, der fährt rückwärts. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe es genau verstanden. Dass ja. Also es war was. Gut, ja. Ist natürlich schade, dass der Motor so laut ist, ne? Dass man... Also auch die feinen Auflösungen nicht hier hören kann. Die Hintergrundgeräusche sind leider Gottes ein bisschen... Aber wir haben es im Studio aufgenommen, da gab es nicht viel Hintergrundgeräusche. Ja. Sonst hätten wir aber die Drehscheibe der Töpferin hätten wir vielleicht noch hören können. Ja. Hat denn die Töpferin auch dabei irgendwie getrellert? Oder hat die nein, wir haben einen Spruch, den Titel der Sendung, Können Vasen sprechen, aufgenommen. Und der ist jetzt viermal da drin. Und ich habe ihn auch gehört. Ah ja, gut. Ich habe ihn genau gehört. Ich habe vielleicht nicht genau zugehört. Ich habe wahrscheinlich auf die Motorengeräusche eher geachtet. So als Techniker hört man dann, wie sauber der Motor läuft. Mhm. Naja. So wird's man müsste sich noch mal Mühe geben, den eigentlichen Ton herauszuhören. Ich glaube ja. Wir werden es im Studio versuchen, langsam abzuspielen und zu filtern. Und dann kriegen wir es irgendwann raus. Ja. Das nächste Mal bringe ich Ihnen eine antike Vase mit, die dann 2000 Jahre alt ist. Und dann können wir Aristoteles im Original hören. Okay. Haben Sie es erkannt? Dieselbe Aufnahme, anders gefiltert. Édouard Léon Scott de Martinville, ein Drucker und Buchhändler, singt am 9. April 1860 Au clair de la lune. Über einen Trichter mit Membran übertrug er seinen Gesang mittels einer Schweinsborste auf einen rußgeschwärzten Zylinder. Es ist die erste Aufnahme der menschlichen Stimme. Damit begann die Zeit der Tonaufnahme. Natürlich hat Scott nicht so geklungen. So singt ja kein Mensch. Vermutlich klang es eher so. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Da ist er. Der Spalt, der uns für ewig von der Vergangenheit trennt. Können Vasen sprechen? Eine Archäologie der Geräusche. Ein Feature von Lorenz Schröter. Es sprachen Marc-Oliver Bögel und Bruno Winzen. Ton und Technik Ernst Hartmann und Jutta Stein. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2015.